Meine Zuhörer, nie ist das Wesen eines Werkes eindeutig fassbar. Das wurde uns letztes Mal unter anderem wieder einmal an dem Kontrast zwischen Furtwängler und Doratis Interpretation des ersten Satzes aus Beethovens Pastorale klar. Nur solange hinter einem Text immer Neues aufblitzt, dürfen wir sagen, ein Werk lebt. Was es eigentlich ist, bleibt ein Geheimnis, so viele Feststellungen dazu wir auch machen mögen. Wir wenden uns heute dem dritten, vierten und fünften Satz zu und sehen uns hier noch mehr als vorher mit dem Material konfrontiert, das sich ja zum Teil in sehr eigenartiger Weise von dem der anderen Beethovenschen Symphonien abhebt. So gewiss die Thematik der sechsten im Ganzen der klassischen Melodiegestalt zugehört, also klar geschichtlich geprägt ist, so erscheinen doch manche Wendungen wie zeitlos oder auf viel ältere Schichten zu verweisen. Immer wieder gewahren wir in der Melodik eine Unterströmung von urtümlicher Musik, die Béla Bartók später Bauernmusik genannt hat und die in ihrem Verhältnis zum hochdifferenzierten, fortschrittlichen Bewusstsein sein besonderes Thema war. Aber jenes Phänomen war schon dem ganzen 19. Jahrhundert bekannt gewesen und Beethoven ist einer der ersten, der aus dem Kontrast urtümlich, fortschrittlich besondere Kräfte gewann. Es kommt zwar in dieser Symphonie noch nicht zu eigentlichen folkloristischen Zitaten oder zu deutlichem Rückgriff auf die alten Tonarten, aber oft ist doch schon die Atmosphäre davon gegeben. Die eigentliche, fast möchte ich sagen, Elektrizität in diesem Werk scheint mir nicht zuletzt an jener Reibung zwischen klassischer und altertümlicher Tonalität zu entstehen. So stimmt es nicht, wenn auf den Plattenhüllen etwa nur vom volkstümlichen, schlichten und entspannten dieser Musik die Rede ist. Da sind zunächst im ersten Satz jene längeren, auf den Dudelsack zurückgehenden Orgelpunkte, das heißt festgehaltene Basstöne, über denen sich die entsprechende, gleichsam vorindividuelle Melodik entfaltet. Im Scherzo schwanken bereits die ersten Takte zwischen den Grundtönen D und F, später auch C, wie es bei den modalen Tonarten ja so oft geschieht. Zwar wird hier modernes F-Dur gegen modernes D-Dur gesetzt, aber darunter scheint die altertümliche Tonalität herauf. Ebenso schwankt das Trio dieses Scherzos in seinem Thema zuerst zwischen F und B-Dur. Man könnte diese Tonart mixolydisch nennen. Die schalmeienartigen Dreiklangsrufe über den liegenden Quinten am Beginn des fünften Satzes gehen ebenfalls auf zeitlose musikalische Traditionen zurück. Ausdruck all solcher Stellen ist ein »So war es immer schon«, wie Theodor Storm in einem Gedicht sagt. Es ist, als staue sich der Zeitstrom am zeitlos Stehengebliebenen. Zugleich kommt hier ganz unaufdringlich, ohne alle weitere Veranstaltung, ein Hinweis auf die urkonservative Mentalität jener Landleute zustande, von denen in der Überschrift geredet wird. Das Scherzo bringt Antal Dorati mit dem Royal Philharmonic Orchestra London in einer gewissen Behäbigkeit, leicht unter dem von Beethoven vorgeschriebenen Tempo 1/2 = 108, wohl um den Anklang an den Ländlercharakter zu zeigen. Es klingt bei ihm auch im Piano nah und deutlich. Dagegen kommt dieses Scherzo bei Scholti mit dem Chicago Symphonieorchester wie von fern und rhythmisch mehr zusammengefasst auf uns zu. Scholti beginnt fast flüsternd, erregt, treibend, so als teile sich schon anfangs etwas vom nachfolgenden Gewittersturm der Atmosphäre mit. Dann kommt jene berühmte Stelle, die dem großartigen musikalischen Spaß Mozarts durchaus an die Seite treten könnte. Vermutlich ist auch hier Parodie im Spiel. Dorfmusikanten verpassen gleichsam ihren Einsatz. Jedes Mal kommt der Solist zu spät. Das Modell, von dem Beethoven ausging, ist etwa hier das folgende. Daraus wird parodistisch. Außerdem verwandelt Beethoven die Allerwelts-Walzerbegleitung in die wie verdrehte, aber gleichzeitig doch thematische Figur. Das Besondere dieser Stelle ist nun aber, im Gegensatz zu Mozarts Dorfmusikantensextett, dass durch die Parodie, das quasi Falschspielen, der musikalische Ausdruck nicht etwa verliert, sondern ganz enorm gewinnt. Mangel wird Gewinn. Diese große beethovensche Formel wird hier ganz konkret illustriert. Hören Sie die Stelle zuerst von Keilbert mit den Bamberger Symphonikern, der sie außerordentlich subtil erscheinen lässt, weil er das knisternde Pianissimo der Begleitstimmen ganz wörtlich nimmt. Thank you. Aber alle abgehörten Aufnahmen stellte an dieser Stelle doch der sehr lebhaft und aktiv musizierende Scholti in den Schatten. Die Farben der Instrumente, der Streicher, Oboen, später der Klarinetten, zusammen mit dem lustig signalhaft dazwischen fahrenden Fagott, vereinigen sich zu einem Kabinettstück differenziertester Darstellung. Das Trio wird fast zur gewichtigen Prozession bei Furtwängler. Dagegen ist dies Trio des Scherzos bei Scholti ein federnder Tanz und ein farbenfrohes Spiel von Streichern, Holz und schmetterndem Blech. Die auf das Scherzo folgende Gewitter- und Sturm-Episode bietet im Ganzen nicht viele Interpretationskontraste in den verschiedenen Aufnahmen. Die Rolle des Geräusches emanzipiert sich hier ja an einigen Stellen, nicht nur in den Paukenschlägen, sondern auch und noch mehr in Figuren des Kontrabasses. Eigentlich stehen hier Töne, aber sie verbacken infolge der tiefen Lage und der Geschwindigkeit zu fast ununterscheidbarem Geräusch. Kalbert mit den Bamberger Symphonikern zeigt genau die Grenze des Übergangs vom Ton zum Geräusch. Wir hören im Bass noch Töne und doch schon Geräusche. Thank you. Dagegen vernimmt man in der Dorati-Aufnahme zwar noch Rhythmen, aber eigentlich keine Töne mehr. Wenn sich danach die Wogen glätten, so ertönt zweimal eine Art Choralzeile, ehe der Hirtengesang anhebt. Hier lässt Furtwängler das Tempo weit verebben, aber es ergibt sich dann die Gefahr eines unterstrichen frommen Tonfalls. Diesen etwas frommen Tonfall vermeidet Dorati, weil er diese Stelle mehr als Konsequenz aus dem Vorhergehenden auffasst. So leitet sie den Übergang zum Hirtengesang ein und macht sich nicht selbstständig. Überaus eindrucksvoll gelingt Scholti diese ganze Szene, wie auch der Übergang zum Hirtengesang. Ich bitte Sie, auf zwei Besonderheiten zu achten. Die außerordentlich scharfe Akzentuierung jener Figuren, die für die Blitze stehen, und die nahezu vokale Artikulation der langen Bläsertöne. Was bei den meisten Dirigenten bloß der Verstärkung des bewegten dramatischen Geschehens dient, ist bei Scholti ein selbstständiges Gegenüber. Wie langhallende menschliche Rufe schallt es in diesen Sturm hinein. Ich gestehe, dass ich diese Episode sonst nie als Dialog gehört habe, der hier infolge der lang ausgehaltenen Holz- und Blechtöne gegenüber der wilden Grundbewegung bei Scholti zustande kommt. Hören Sie hier das Chicago Symphonieorchester unter Georg Scholti mit der Gewitterszene und einem Teil des Hirtengesangs, der das Finale von Beethovens 6. Symphonie bildet. Thank you. Das war ein Ausschnitt aus Beethovens Pastorale, gespielt vom Chicago Symphonieorchester unter Georg Scholti. Das Finale, dessen Anfang Sie eben schon begegnet sind, entwickelt aus urtümlicher Schalmeienmusik einen Hymnus, der den naiven Anlass des überstandenen Gewittersturms unmessbar weit übersteigt. Wie die Les-Adieux-Sonate Abschied und Wiederkehr des erzherzoglichen Freundes weit hinter sich lässt und Trennung und Wiedersehen an sich über die Zeiten hinweg gültig formuliert, so scheint mir hier nicht irgendein frohes oder dankbares Gefühl, sondern das Danken selber geradezu überschwänglich auskomponiert zu sein. Unerklärlich, woher eigentlich diese entspannte Hirtenmusik ihr feuriges Pathos bezieht. Die Struktur des Satzes ist einfach, rondoartig. Aber das Thema erscheint jedes Mal in strophischen Wiederholungen. Und eben in diesen Wiederholungen steigert sich das Pathos. Dieses immer wieder und nie genug gehört unbedingt zur Ausdrucksgeste dieser Melodie. Wir ahnen, wie Beethoven solch einfaches Melos gehört haben muss, wenn wir eine Variante betrachten. Statt in Vierteln und Achteln wie das Thema, geht diese Variante nun in Sechzehntel Bewegung. Das war Antal Dorati mit dem Royal Philharmonic Orchestra London. Man würde hier nicht einfach von dekorativ umspielender Variation reden können, aber wohl ebenso wenig von Charaktervariation. Vielmehr scheint das Thema in dieser Variante gleichsam in seinen nächsthöheren Aggregatzustand versetzt. Es ist wie verflüssigt, dabei sozusagen in seiner Temperatur gesteigert. Es wird die Strahlungskraft komponiert, die so eine uns kaum bemerkenswert erscheinende Melodie in Beethovens Hören von vornherein gehabt haben muss. Rückschließend von einer solchen Variation müsste eigentlich ein Interpret bereits den Ausdruck des Themas neu verstehen, es eben nicht einfach heiter entspannt darbieten, sondern erfüllt vom kommenden Pathos, das nur noch nicht ganz ausgesprochen ist. Die Intensität, die zuerst untergründig und dann immer mehr sich entfaltende Kraft, kommt in diesem Finale bei Antal Dorati mit dem Royal Philharmonic Orchestra hervorragend heraus. Er geht aufs Ganze, das heißt, überall ist eine überaus energische Vorwärtstendenz festzustellen. Dorati umgeht das Idyllische, das sich gerade bei dieser Pastorale so leicht einschleicht. Stattdessen ist Größe und Leidenschaft in seiner Auffassung. Kompromisslos vermeidet er erwartete und beliebte Ritardandi. Ein Beispiel dafür ist der Schluss. Er wird nicht lyrisch, sondern steuert das Ende im nahezu durchgehaltenen Tempo an. Man wird bei Dorati vielleicht nicht in allen Einzelheiten zufriedengestellt, aber die Totale erscheint bei ihm in denkbar großer Kontur. Hören Sie nun den ganzen Zusammenhang der ineinander übergehenden Sätze Scherzo, Gewitterszene, Hirtengesang mit Beethovens Worten »Lustiges Zusammensein der Landleute«, »Gewittersturm«, und Hirtengesang mit dem Untertitel »Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm«. Es spielt das Royal Philharmonic Orchestra London unter Antal Dorati.